Erst im Sohne dieses Freigewordenen, das Partizipium Perfekti drückt eindringlich genug die allgegenwärtige Rückerinnerung an das Vergangene aus, haben wir den wahren Frei- und Edelgeborenen, den unbestrittenen Eingeborenen neben allen übrigen Freien auf festem Heimatgrunde, bei dem dies Betonen des Freigeborenseins zwar noch an den Ablauf des Entsklavungsprozesses erinnert, doch aber keinerlei Minderbewertung oder Geringschätzung ihm den völlig ebenbürtigen Platz neben seinen Mitbürgern streitig macht. Ist mithin die Struktur dieses Freigeborenen nunmehr völlig die gleiche wie diejenige, die uns in Figur 10 zum Symbole allenfassenden Geistes in der Welt geworden ist, so wäre Ablauf und Gestaltwandel dieses viergliedrigen Prozesses erledigt, sodass wir uns nunmehr zur grafischen Darstellung des jüdischen Entsklavungsprozesses wenden können, die uns ja heute und hier namentlich der arischen Wirtsvölker Ahnungslosigkeit um die wahre geistige Struktur des Judentums klarmachen soll. Der eigentümliche Gegensatz im Verhalten von Altertum und Neuzeit bei der Freilassung respektive Emanzipation der Juden und die Unfähigkeit sowohl jenes Altertums als bislang auch unserer neuen Zeit, den Juden wahrhaft zu erkennen und mithin die von ihm verübte Vergewaltigung zu überwinden, kommen am klarsten folgendermaßen zum Ausdruck. Das Altertum kannte die Juden als Volk neben anderen orientalischen Völkern, wendete mithin den Entsklavungsprozess auf sie an, ohne ihre hierzu ungeeignete Geistesstruktur zu erfassen, die Neuzeit hinwieder erfasste oder ahnte doch wenigstens die Grundverschiedenheit alles Judentums in der Welt von der eigenen Struktur, ohne von den Gesetzmäßigkeiten des Entsklavungsprozesses die geringste Ahnung zu haben. Konnte mithin, kurz gesprochen, das Altertum den Prozess ohne jene hierfür ungeeignete Struktur, so kannte die Neuzeit kaum jene Struktur ohne den ihm zugedachten Prozess. Erst unsere Kenntnis der geistigen Struktur und des soziologischen Prozesses wird, so hoffen wir, den allen Völkern der Erde durch den beweglichen Geist zugedachten Untergang hintanzuhalten vermögen. Da nun beim Judentum die Freilassung nicht jenen Aufwärtsdrang des zur Ur gegebener Gestalt sich emporreckenden heraufbeschwört, so kann hier von einer vierfachen Wandlung nicht die Rede sein. Aber freilich, dass Unterdrückung und Knechtung, wo immer in der Welt sie Lebewesen irgendwelcher Art angetan werden, verändern und verstören, wenn nicht schon auf die Geistesart, so doch bestimmt auf das seelisch-soziologische Verhalten einwirken müssen, das ist eine Einsicht, die der ahnungslose Mensch des Altertums ebenso wenig in ihren verhängnisvollen Folgen bedachte, wie der heutige Europäer, der das ungeheure Leid von Verachtung und Minderbewertung niemals bedacht hat und dann ganz erstaunt und betroffen dasteht, wenn die furchtbaren Folgen in Rachegelüsten und Vergeltungsdrang an seinem eigenen Leibe offenbar werden. Diese psychisch-soziologische Seite aller Verneinung und so auch der des Judentums werden wir später näher zu betrachten haben und für den Zustand der Knechtung die gequetschte und gebuckelte Kugelgestalt des beweglichen Geistes grafisch zur Darstellung bringen. Hier aber wird, kaum dass der Druck der Knechtung nachlässt, der bewegliche Geist gleich in der ersten freigelassenen Generation befähigt, jene in den Wirtsvölkern angleichende Scheingestalt zu mimen, die auch die 10. Generation zwar besser und besser, aber innerlich doch völlig ungewandelt zu mimen befähigt sein wird, es sei denn, dass die Vernichtung der Wirtsvölker die geschauspielerte Gestalt nicht mehr nötig macht und das Judentum nunmehr seine wahre, ewig gleichbleibende Gestalt triumphierend den vernichteten Völkern der Erde zu zeigen wagt. So wird es denn einziges Bestreben des beweglichen Geistes des Freigelassenen, vor seinen ahnungslosen Bedrückern jene geistige Gestalt zu schauspielern und mithin darzustellen, die gerade die tonangebende und gewünschte ist, welche Darstellung durch das Manöver des Überkompensierens und Unterstreichens dem Kenner unschwer sich offenbart. So wird denn zu Zeiten, die den Krieger, den Handwerker oder Ackerbauer als primären Beschäftigungsnachweis verlangen, der Jude diese Berufe alsbald scheinbar anzunehmen wissen, auf den Augenblick und die Möglichkeit lauernd, sich seinem wahren Berufe hinzugeben. Aber zumeist kam das Judentum hoch zu Zeiten, da die Völker, sekundär geworden, sich scharf in die zwei Gruppen der nur körperlich und der nur geistig Tätigen schieden. In solchen Zeiten aber waren es andere Geistigkeiten, die zu Schauspielern der angeborenen Beweglichkeit des Juden umso geringere Schwierigkeiten bereiteten, als ja hier die Fingerfertigkeit im Wortbereiche ein der Geistigkeit des Beweglichen angeborener Vorzug und die bislang in talmudischem Gedenke groß gewordene Meisterschaft im Klügeln und Spekulieren wesenlosester Abstraktionen unschwer in den Dienst irgendwelchen metaphysisch sekundären Gedenkes jener Verfallszeiten gestellt werden konnten. Wird mithin diese Schein- und Schwindelgestalt dem selber sekundär gewordenen unentlarvt bleiben, da er ja seine fassenden Kräfte niemals dem wirklichen angeborenen Wesen des Menschen, sondern lediglich seinen blutleeren Gehirnphantomen zuzuwenden gewohnt ist, so wird vor solchem völlig unpsychologischen Sinieren der Jude ebenbürtig bestehen, ja gar bald die Siegespalme jeglichen Gedenkes hier davontragen, da der Übergang vom sekundärer Verflüchtigung des Geistes zu schwindelhaften Geschwätze in allen Niedergangszeiten der Völker nachweisbar so unmerklich und allmählich ist, dass der Sieg des jüdischen Geistes über den arischen, weil entarisierten, die notwendige Folge solcher Verbrüderung war und sein wird. Wird mithin aller sekundärer Geist in der Welt zur Herrschaft gelangt, unweigerlich den Sieg des Judentums als Endergebnis bringen, so scheint unsere Erkenntnis vom wahrhaft fassenden, also primären Geiste den Sieg des Judentums einen ehernen Riegel vorgeschoben zu haben. Aber dem scheint nur so. Denn gelingt es dem arischen Geiste nicht, das wahre Wesen des Judentums zu durchschauen, dann wird es auch hier im kompensierenden Überschwange die neu geforderte und geltende Gestalt in Schein und Schwindel vorzutäuschen wissen. Und was wir hier verwarnend und vorahnend in der grafischen Darstellung klarzumachen suchen, wir haben den Vorgeschmack seiner Verwirklichung bereits am eigenen Leibe verspürt, da beweglicher Geist in raschem Verständnis des nunmehr Verlangten oder besser gesagt in beweglicher Ausnützung der herrschenden Konjunktur uns Primärheit des Geistes und jugendliche Vorgeschichte allseitig primärtätiger Vergangenheit vorzugaukeln wusste. Und so wissen wir auch vorahnend zu verkünden, gelingt es dem Judentum nicht, durch Totschweigen, Drosseln jeder geistigen Entfaltung und Verleumdung die Gedanken über das wahre Wesen des deutschen und allen arischen Geistes zu hintertreiben, so werden alsbald jüdischerseits Geister in die Erscheinung treten, die so lebendig, so primär, so schaffensgewaltig sein werden, wie die armen und verdutzten Deutschen es niemals im Leben gewesen sind. Und wenn wir zu guter Letzt die vier Stadien geknechteter, freiwerdender, freigewordener, freigeborener zu vergleichenden Gegenüberstellung in den Scheingestaltungen des Judentums nach seiner Freilassung auf einem Blickfelde zur Vereinigung bringen, so wird die sinnende Vergleichung uns einerseits die völlige Verschiedenheit, ja Inkonsurabilität der beiden Entsklavungsprozesse darzeigen, andernfalls aber auch beweisen, dass das vorgetäuschte Sein an drei Stadien geistiger Entwicklung nicht nur exemplifiziert, nicht aber in seinen unerschöpflichen Möglichkeiten bildhaft wiedergegeben werden konnte.